Dicke Lau. Die Hüpfe von den Bam, die aus Pakistan sahen, die nicht ober vorhin dran. Und du warst du sie Mann, mit die Hüpfe von den Bam, die nicht ober vorhin dran. Die Hüpfe von den Bam, die nicht ober vorhin sahen, und du warst du sie Mann. Und du warst du sie Mann, mit die Hüpfe von den Bam, die nicht ober vorhin dran. Mit die Hüpfe von den Bam. Jetzt kommt's.